Guten Abend, meine Damen und Herren. Fantastisch, dass Sie alle hierher gekommen sind, um unsere Musik zu hören. Und das heute Abend in einer der allerschönsten Opernhäuser, die es in die ganze Welt gibt. Wir haben uns riesig gefreut, heute Abend hier zu sein. Herzlich willkommen bei unserem Konzert in der weltberühmten Semperoper in Dresden. Sie denken jetzt vielleicht, da sind 40 Brautpaare reingekommen. Aber es gibt nur ein echtes Brautpaar und das sind die beiden hier vorne. Meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre, Ihnen ganz spezielle Gäste vorstellen zu können. Geben Sie sich einen Riesenapplaus. Die weltberühmte Debütanten und Debütantinnen aus Wien. Das Brautpaar ist kein normales Brautpaar, es ist ein ganz spezielles Brautpaar. Braut und Bräutigam gehören beide zu diesen weltberühmten Wiener Debütanten. Und wo ich sagte, dass heute Abend hier das Konzert in Dresden stattfinden würde, waren die ganz traurig plötzlich. Die sagten, oh, dann können wir nicht dabei sein. Genau diesen Tag wollen wir heiraten. Und das ist schon so lange geplant. Aber wir wollen unbedingt dabei sein. Dann haben sie sich ganz kurz in die Augen geguckt und dann sagen sie mir ganz spontan, dann heiraten wir halt in Dresden. Herzlichen Glückwunsch. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Liebes Brautpaar, ich habe ein Hochzeitsgeschenk für Sie gekauft. Wo ich wusste, dass wir in Dresden waren, dachte ich, ich will etwas Typisches aus Dresden kaufen. Und ich denke, alle Leute, alle Dresdner hier im Saal werden wissen, was ich gekauft habe. Sie kennen alle das weltberühmte Meißner Porzellan. Das wird hier ganz in der Nähe gemacht. In Dresden gibt es das allergrößte Porzellanmuseum der Welt. Es gibt sogar eine ganze Straße aus Porzellan. Da bin ich in einen Laden gegangen hier um die Ecke, ein ganz berühmtes Meißner Porzellanladen. Und da habe ich mich umgeguckt und da waren solche schöne Sachen. Ich habe da was für Sie gekauft. Ich habe es nicht einpacken lassen, sodass Sie sofort sehen können, was es ist. Da ist es. Mein Hochzeitsgeschenk für Sie aus Meißner Porzellan. Und unsere beiden musikalischen Porzellanfiguren singen jetzt ein Lied für das Brautpaar. Und Sie, liebes Publikum, dürfen natürlich auch alle zuhören. Was sage ich? Dürfen. Sie müssen zuhören. Weil in diesem Lied gibt es eine Lebensweisheit für alle Ehepaare der Welt. Dieses Lied ist komponiert worden von einem Mann, der nie in seinem ganzen Leben verheiratet war. Nämlich ein Priester. Padre Martini. Er hat komponiert Plaisir d'amour. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Brautpaar, wenn Sie mal vielleicht in Zukunft ein bisschen Streit haben sollten, bleiben Sie immer fern von Meißner Porzellan. Das ist ganz gefährlich. Ich habe noch so gesagt, Scherben bringen Glück. Fortunatissimo per verità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pronto per tutto la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per valdiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Rasini e pettini, lanci del forci, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando, tutto comando tutto qui sta. E la risorsa poi del mestiere con la donnetta col cavaliere con la donnetta tra la malera col cavaliere tra la la la la la la la la la la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità. Di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quale perrucca, presso la barba, quale cinquegna. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, quale perrucca, presso la barba, presso di niente. Ehi, Ficarro! Ficarro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, che moria, ahimè, che bolla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, sono qua, ehi Figaro, sono qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, sono come il fulmine, sono il sacco della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il facotto della città, sono il facotto della città, della città, della città, della città. Also Figaro. Er ist eifersüchtig. Meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen, Kurt Meier. Er kommt aus Hamburg, hat aber hier in Dresden studiert und darum spricht er euer Dialekt. Geben Sie ihm mal einen riesen Applaus. Setz dich wieder ins Spiel. Jetzt hat er seine wilde Haare verloren. Jetzt steht nichts mehr bei ihm. Ab jetzt sind sie nur noch sieben. Von Semperoper hier in Dresden, hat nicht nur als Baukunstwerk, aber auch musikalisch eine weltberühmte Vergangenheit. Alle großen bekannten Opern sind hier aufgeführt worden, teilweise sogar uraufgeführt worden. Zahlreiche weltberühmte Sänger und Sängerinnen waren verbunden an diesen Opern. So viele berühmte Namen, dass ich sie gar nicht alle nennen kann. Aber eine ist absolut der berühmteste und auch absolut der beliebteste. Richard Tauber. Seine einmalige Stimme ist in die ganze Welt nie vergessen worden. Als Erinnerung an diese weltberühmte Vergangenheit, dieses wunderschöne Gebäudes, hören Sie jetzt eine Arie aus einer Oper, der hier in der Semperoper in Dresden seine deutsche Uraufführung hatte. Eine sehr dramatische Oper, Sie kennen alle, Tosca von Giacomo Puccini. Und diese Arie hören Sie heute Abend gesungen von 3 Tenören gleichzeitig. Ich bin sicher, Sie kennen die Tenöre inzwischen von unseren Konzerten. Sie haben alle 3 fantastische Stimmen. Alle 3 total verschieden. Aber einmal, wenn Sie zusammen singen, dann entsteht ein Klang, der so schön ist, er geht sofort unter die Haut. Das erste Mal, dass ich diesen wunderschönen Klang hörte, dachte ich, ich will sofort mit diesen 3 Tenören auftreten. Und das machen wir auch inzwischen. Seit 3 Jahren reisen wir über die Welt und geben zusammen Konzerte. Und gerade mit diesem einmaligen Klang haben sie jeden Abend, jedes Konzert einen Riesenerfolg in die ganze Welt. Sie singen jetzt für Sie aus diesem Tosca von Giacomo Puccini E lucevan le stelle. Eine sehr dramatische Arie. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, ich habe diese Arie noch nie so schön gehört, wie Sie das jetzt hören werden von den 3 Tenören. Geben Sie sie einen Riesenapplaus der Platin Tenors! Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Errata! Salud. Bueno, señor Anís. Bueno. Meine Damen und Herren, ich möchte diese drei fantastischen Tenöre noch vorstellen. An der rechten Seite, sein Name ist Gary Bennett und er kommt aus Australien. In der Mitte, sein Name ist Béla Mavrak, er ist Ungar. Und hier neben mir, sein Name ist Thomas Greuel, er kommt aus Deutschland. Lass mich vergessen, das eure Vaterland. Geben Sie einen riesen Applaus, die Wiener Debütanten mit einem feurigen spanischen Paso Doble. Wow, hatte die ein Temperament da oben. Haben alle Wiener so viel Feuer? Ja, sagt er. Das lässt Gutes hoffen für die Zukunft, gnädige Frau. 10 kleine Wiener Debütantlein. Wo wir jetzt sowieso von reichen Kindersegen sprechen, ich möchte euch eine ganz kleine Geschichte erzählen. Wissen Sie, dass wenn in einer Zigeunerfamilie ein Baby geboren wird, dann legen die Eltern sofort nach der Geburt in die Wiege neben dem Baby ein Goldstück, damit das Kind reich wird. Und für den Fall, dass es mit dem Reichwerden nicht so klappt, legen sie an die andere Seite von der Baby eine Geige. Damit das Kind wenigstens, wenn es arm ist, wenigstens glücklich ist. Nicht? Darum gibt es so viele arme Geiger. Meine Damen und Herren, als die Operette Zigeunerliebe von Franz Lehár hören Sie jetzt eine feurige Zigeunerarie, gesungen von unserer Zigeunerin aus Brasilien, Carmen Monarca. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. Es gibt wohl kaum etwas, was Dichter und Komponisten durch die Jahrhunderte her mehr inspiriert hat als die Liebe. Die Liebe ist doch das Allerschönste, was es gibt in der Welt. Oder, wie es so schön heißt, im nächsten Liebesduett: die Liebe ist ein Himmelsmacht. Aus der Zigeunerbaron von Johann Strauss hören Sie jetzt ein passendes, für heute ein sehr passendes Liebesduett: Wer uns getraut. Carmen Monaca und ihr Zigeunerbaron Morsi Franz. Wer uns getraut, ein Sprichwort, der Dumpfaff, der hat uns getraut. Der Dumpfaff, der hat sie getraut. Hing dumm, der uns zu Häupten baut. Seht doch, wie herrlich, verganz und majestät. Mit Sternengold, so weit ihr schaut, gesät. Er wird von den Nachtigen ihr Liedchen in der Nacht bleiben, der Liebe ist Merci. Bravo. Es wird jetzt langsam Zeit für das Hochzeitsball. Es darf getanzt werden, meine Damen und Herren, ab jetzt. Es ist Platz genug hier in der Semperoper. Auch auf die Balkons, werfen Sie die Zülle doch runter. Darf ich das Brautpaar fragen, das Ball zu eröffnen? Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Geben Sie den riesigen Applaus, die Wiener Debütanten! Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin unglaublich stolz auf alle Leute, die hier hinter mir auf die Bühne sitzen. Immer wenn Sie spielen, legen Sie all Ihre Energie in die Musik rein. Sie spielen immer mit Ihrem ganzen Herz und all Ihr Enthusiasmus. Jeden Abend, jedes Konzert, wo wir auch in die Welt spielen, immer, immer wieder spielen Sie mit Ihrem ganzen Herz und all Ihrem Enthusiasmus. Geben Sie einen riesen Dresdner Applaus für Jean Travagatako! Wissen Sie, meine Damen und Herren, dass jedes Opernhaus in der Welt ein Gespenst hat. Ein eigenes Gespenst. Auch der Semperoper hat ein Gespenst. Es geistert hier schon den ganzen Abend rum. Man weiß nie, wo es ist. Vielleicht sitzt es neben Ihnen. Nein, das ist Ihre Schwiegermutter, die habe ich nicht gemeint. Sie verstehen natürlich, worauf ich hinaus will. Der weltberühmte Musical von Andrew Lloyd Webber, The Phantom of the Opera, das Phantom der Oper. Marisa Lavasse, unsere Sopran aus Australien, mit ihrer fantastischen, natürlichen Stimme, singt jetzt das allerschönste Lied aus diesem Musical. Wishing you were somehow here again. Und ich sage Ihnen, jedes Mal, dass sie das singt, bin ich emotional getroffen, habe ich Tränen in meinen Augen. Und Sie werden es auch haben. Absolut sicher. Geben Sie sich einen riesen Applaus. Marisa Lavasse. That mattered. oder nicht? Das ist ja. Ist sie nicht eine Sängerin zum Verlieben? Alle jungen Männer verlieben sich in sie. Wäre ich doch noch ein Jüngling. Und ein Opernsänger. Und dann könnte ich das nächste Liebesduett mit ihr singen. Ich bin nur ein armer Geiger. Aus derselben Musical hören Sie jetzt das allerschönste Liebesduett, das ich je gehört habe. All I Ask of You. Marussia Lauerse und Morsi Franz. Words will warm and calm you. All I want.